ist die Nacht voller Träume, Liebling, du träum doch mit mir. Heut ist die Nacht voller Wunder, Liebling, du selig sind. Am Himmel schweben, siehst du sie leuchten für dich und mich. So viele Küsse möchte ich dir geben, so oft dir sagen, ich liebe dich, so wie der Himmel, der unendlich ist, ist meine Liebe, wenn dein Mund mich küsst. Siehst du die Sterne am Himmel schweben, so viele Küsse möchte ich von Himmel schweben, so viele Küsse.